Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Mittlerweile die Nummer 9. Heute ist der 24.03.2020 und ja, ich berichte aus dem Homeoffice eines Berufsschullehrers in Zeiten der Corona-Pandemie. Ja, was ist heute passiert? Heute hatte ich eine Konferenzschaltung noch einmal mit einem Kollegen in einer Klasse, die wir gemeinsam unterrichten. Und ja, da ging es darum, ein paar Noten festzulegen. Die Klasse schreibt nach den Ferien ihre Prüfung und ja, vorher haben sie dann jetzt eben auch ihre Noten. Da war jetzt die Frage, wie tauschen wir uns da aus? Wie können wir das auch datenschutzkonform erledigen? Denn bei allem Pragmatismus, der jetzt im Moment natürlich vorrangig ist, versuchen wir natürlich auch, so gut es geht, den Datenschutz weiterhin aufrechtzuerhalten. Das passt insofern ganz gut, weil auch wir als Schule wieder in der glücklichen Lage sind, über S/MIME-Zertifikate verschlüsselte Mails zu verschicken. Das bedeutet, jeder Kollege, jede Kollegin hat ein solches Zertifikat und das wird von den meisten Mailprogrammen auch out of the box ohne weitere Plugins direkt unterstützt. Wir hatten vorher viele, viele Jahre es mit PGP versucht und auch in der IT-Abteilung eine recht gute Unterstützung erhalten. Also das haben viele Kollegen benutzt, aber viele eben auch nicht. Und jetzt haben wir dann mal in den sauren Apfel gebissen und uns S/MIME-Zertifikate zugelegt, denn die kosten Geld und das auch nicht wenig. Also wir machen jetzt mal ein Versuchsprojekt damit und hatten damit Anfang des Jahres ungefähr begonnen, diese S/MIME-Zertifikate jeweils zu installieren. Und ja, jetzt stellt es sich als sehr nützlich raus, weil wir damit dann jetzt auch unsere Notenlisten darüber verschicken können. Und damit hatten wir dann die Noten jeweils eingetragen, wussten also, wie die einzelnen Schüler stehen und haben dann per Telefon uns abgestimmt, um zu gucken, ob es nach oben oder nach unten geht. In den meisten Fällen wird natürlich im Sinne des Schülers entschieden und haben jetzt da eine Vornote festgelegt. Die müssen wir noch weiter übermitteln an die Schule selbst, beziehungsweise durch den Abteilungsleiter oder Klassenlehrer, der die Noten dann zusammenfasst in einer Liste. Und auch das passiert wieder auf telefonischem Wege. Andere sinnvolle Alternativen, die uns durch den Kopf gegangen sind, wäre zum Beispiel ein verschlüsselter Messenger, der eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unterstützt. Hier wäre Signal zum Beispiel eine Möglichkeit, bei dem alle Nachrichten und auch die Anrufe alle Ende-zu-Ende verschlüsselt sind. Das heißt, auch der Server zwischendurch kann nicht mitlesen und ich muss dem auch nicht vertrauen. Weitere Noten wollen wir den Schülern auch mitteilen. Da ist jetzt die Frage, wie wir das machen. Da haben wir auch wieder zwei Szenarien überlegt. Also wie teilen wir die Noten denn jetzt den einzelnen Schülern mit? Wir geben da zwei Optionen. Die eine Variante ist, wir machen das in einer Videokonferenz mit einzelnen Schülern, wenn sie damit einverstanden sind. Und wenn sie das möchten und wir sagen, okay, dann teilen wir die Note so mit, dann wird das auf diesem Wege passieren. Und wenn er das nicht möchte, was vollkommen in Ordnung ist, dann gibt es die Option, dass wir auch da ein Telefongespräch führen und die Schüler uns dann nach und nach anrufen können oder wir rufen sie an. Das haben wir noch nicht so genau besprochen. Aber damit hätten wir dann auch ein Einverständnis an dieser Stelle eingeholt. Ja, ein weiteres Thema ist, dass ich eine Klasse parallel unterrichte in demselben Fach. Also ich habe zwei Klassen, die parallel dasselbe machen. Und ich wollte jetzt mal zwei unterschiedliche Szenarien ausprobieren, wie man sie aus der Ferne hier beschulen kann. In der ersten Variante habe ich quasi versucht, einigermaßen regulären Unterricht zu machen. Das heißt, mit einer Videokonferenz, die mein Bild gezeigt hat. Dann habe ich den Schülern einen Auftrag gegeben. Dann hatten sie eine Bearbeitungszeit, konnten etwas hochladen beziehungsweise dann ihre Entwicklungsumgebung freigeben. Und dann haben wir das besprochen und jeweils korrigiert. Das hat eigentlich ganz gut geklappt in einer Stunde. Und jetzt wollte ich aber mal gucken, wie es sich im Vergleich dann anfühlt, wenn ich das anders mache. In der Parallelklasse bin ich jetzt so vorgegangen, dass ich diese Input-Phase als Erklärvideo einmal kurz gezeigt habe, wo es also kein Live-Szenario gibt, sondern ich habe das Video hochgeladen und auch mit demselben Auftrag versehen, dass die Schüler jetzt sich das Video anschauen und dann die Aufgaben jeweils bearbeiten. Also zwei unterschiedliche Ansätze. Der erste Ansatz ist ja sicherlich so ein bisschen direkter, funktioniert wahrscheinlich auch bei kleinen Gruppen ein bisschen besser. Bei größeren Gruppen geht wahrscheinlich nur der zweite Ansatz, dass ich irgendetwas Screencast-mäßiges oder Tutorial-mäßiges vorbereite und das dann reingebe. Natürlich alles sehr kleinschrittig, auch schon gut vorbereitet. Also da gibt es dann zum Beispiel auch schon so eine Beispieldatei, mit der man dann da losarbeiten kann. Ja, ich bin mal gespannt, habe bisher noch keine Ergebnisse. Die zweite Klasse hätte eigentlich regulär morgen Unterricht und würde dann, zumindest so meine Hoffnung, an dieser Stelle das erarbeiten. Ja, das. Zu guter Letzt gibt es noch eine kleine administrative Sache. Es gibt jetzt auch einen Twitter-Account für diesen Podcast. Ich habe mal geschaut, irgendwie ist schon alles Sinnvolle vergeben. Also Bildungsfern gibt es schon, Bildungsfern-Podcast gibt es, glaube ich, auch schon. Deswegen habe ich jetzt mal BFPod genommen. Also BFPOD. Darüber erreicht ihr diesen Podcast und mich. Wenn ihr also Rückmeldung geben möchtet in irgendeiner Form, nutzt am besten diesen Twitter-Account. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da ein bisschen mal an Reaktionen zurückmelden könnt. Ihr könnt dem Twitter-Account natürlich auch folgen. Darüber werden dann immer jeweils die neuen Folgen angekündigt, wenn ihr nicht sowieso schon einen Podcatcher habt, in dem die neuen Folgen automatisch landen. Ja, das soll's für heute gewesen sein. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Alles Gute, bleibt gesund, schön die Hände waschen und zu Hause bleiben. Und tschüss.